Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Thank you. Auf der Suche nach dem Canterbury Sound. Eine fünfstündige Radionacht basierend auf dem 700 Seiten starken Buch L'École de Canterbury von dem französischen Autor Émeric Leroy, erschienen beim Marseille Verlag Le Mot et le Rest. Gerade hörten wir Robert Wyatt zusammen mit dem Keyboarder Francis Monkman, 5. Dezember 1972, God's Song, ein Lied über den Allmächtigen, wie es nur Robert Wyatt komponieren und singen konnte. Wyatt sagte einmal, Moon in June, sein Mammutsong für das Soft Machine Album Third, sei die letzte Chance für ihn gewesen, zurückzukommen auf das, was sie getan hätten, bevor sie sich dem Jazz zuwandten. Zitat, ich wollte, dass eine Spur davon auf Platte festgehalten wurde, circa 20 Minuten Musik, die davon zeugen sollten. Der Keyboarder von Soft Machine, Mike Rutledge, hat doppelt so viel Raum wie seine beiden Kollegen für dieses dritte Album. Ein Doppelalbum, damals noch eine Seltenheit in der Rockmusik. Herausragend sein Beitrag Out Bloody Rages mit einem Vor-, Zwischen- und Nachspiel. Rutledge gab ohne Umschweife zu, dafür viel Musik des Komponisten Terry Riley gehört zu haben und sprach in diesem Zusammenhang von, Zitat, einer der beiden musikalischen Revolutionen im 20. Jahrhundert. Die erste sei die Einführung des Zufalls gewesen durch John Cage nach dem Zweiten Weltkrieg und er höre Terry Riley und seine Minimal Music seit Jahren und langweile sich nie. Die Wiederholung kreiere eine seltsame Balance und verändere sich ständig. Die Keyboard-Studien Terry Rileys waren ein idealer Einstieg. Sie wirkten so hypnotisch, dass es schien, als würden sie das Bewusstsein auf ein höheres Level hieven, meinte der Kritiker Steve Lake. Es war eine Gemeinsamkeit von Terry Riley und Soft Machine zwischen den Keyboard-Studies und den Schleifen auf Out Bloody Rages. Es war wie ein weiterer Trittstein. We'll be right back. Stanley Stamps Gibbon-Album, eine Komposition des Organisten Mike Rattledge, hier in einer Softmaschinenaufnahme für die BBC von 1973. Zu diesem Zeitpunkt war Rattledge nur der Einzige, der von der Urbesetzung von Soft Machine noch dabei war. Inzwischen gab es einen neuen Drummer für Robert White, und zwar den Nucleus-Schlagzeuger John Marshall, außerdem dabei der Bassist Roy Babington. Der Schlagzeuger Pip Pyle, der in Bands wie Gong und Hatfield and the North gespielt hat, später dann bei National Health, sagte: "Wir haben uns immer gesagt, es sei ein wenig absurd für uns, einen Blues zu spielen als junge, weiße Briten aus der Mittelklasse. So wären wir nur eine Band unter Dutzenden gewesen. Wir begannen, Drogen zu nehmen und lauschten stundenlang John Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk und den anderen Heroen. Es wurde uns klar, was uns musikalisch möglich war. Man darf nicht vergessen, Ende der 60er Jahre gab es eine sehr dynamische Jazz- und Improvisationsszene in Großbritannien, vielleicht sogar noch stärker als in den USA zu jener Zeit. Am 13. August geben Soft Machine ein Konzert in der Royal Albert Hall bei der berühmten klassischen Konzertreihe The Proms. Die Mainstream-Presse in London begann sie zu beachten. Wenn man unsere schwache Bekanntheit bedenkt, hatten wir nichts zu verlieren, meinte einer der Musiker. Ende August 1970 nimmt Robert Wyatt in den Soundtechniques Studios in Chelsea sein erstes Soloalbum The End of an Ear auf. Niemand von uns ahnte, was Robert vorhatte, nicht mal er selbst, erinnerte sich der Saxophonist Elton Dean. Als wir das Studio betraten, gab es ein paar vage Ideen, die er uns vorsang. In Klammern, Robert Wyatt kann keine Noten lesen oder schreiben. Ich erinnere mich nicht, dass er uns irgendwas Schriftliches gab, sagt Elton Dean. Dann setzte er sich an sein Schlagzeug und wir versuchten ihm zu folgen. Es war fast total improvisiert. Als wir das Studio verließen, wussten wir immer noch nicht genau, was wir da aufgenommen hatten. Robert hat später einige Dinge hinzugefügt und andere weggenommen. Musik aus The End of an Ear. Thank you. To Caravan and Brother Jim von und mit Robert Wyatt aus seinem Soloalbum The End of an Ear. Mike Rattledge. Ich habe nie das Gefühl gehabt, zu dieser englischen Jazz-Szene zu gehören. Und je öfter wir Leute aus dieser Umgebung bei uns hatten, umso mehr spürte ich den Graben zwischen ihnen und mir. Einmal, weil das Komponieren sehr für mich zählte und der Jazz jener Epoche sehr gegen das Notieren von Musik war. Hugh Hopper, der Bassist, war viel mehr auf einer Wellenlänge damit als ich. Und das sind Soft Machine aus ihrem 5. Album. Thank you. Soft Machine bilden jetzt ein Quartett mit dem Saxophonisten Elton Dean. Der will am liebsten nur auf die Bühne gehen, 40 Minuten lang total frei improvisieren und dann die Bühne wieder verlassen. Das steht jedoch in einem krassen Gegensatz zu dem Interesse an notierter Musik des Organisten Mike Rattledge. Die ersten Konzerte auf amerikanischem Boden geben sie 6 Abende lang in einem Club in Greenwich Village in New York, dem Gaslight. Der Schreiber der Zeitschrift Rolling Stone zeigt sich beeindruckt und findet, das gehe sehr, sehr weit, erinnere im Format an Archie Shepp oder Pharoah Sanders und was den Ansatz betrifft an das Musikerkollektiv AACM aus Chicago. Zurück in London entscheiden sich Rattledge, Hopper und Dean für die etwas unelegante Variante, das Gründungsmitglied der Band, den Drummer Robert Wyatt, zu entlassen. Man sei am Ende mit der eigenen Geduld. Das Enfant terrible muss gehen und versteht die Welt nicht mehr. Rattledge gibt im Nachhinein zu, man sei diese ganze Affäre sehr linkisch angegangen, sehr unelegant. Wyatt ist zutiefst verletzt. Als er sich einigermaßen wieder gefangen hat, trommelt er eine eigene Band zusammen, Matching Moll. Soft Machine, die weiche Maschine. Machine Moll, französisch, das ist die neue Band von Robert Wyatt. Thank you. 1972 im März, Matching Mole, die neue Band von Robert Wyatt, im Konzert irgendwo in Europa. Sie hörten eine Komposition des Keyboarders Dave McRae, auch wieder ein Australier, wie David Allen oder Phil Howard. Smoke Signals, Bill McCormick E-Bass, Phil Miller E-Gitarre, Robert Wyatt Drums und Dave McRae Fender Piano. Wir wollten noch mehr in Richtung Jazz gehen und dagegen hat Robert sich heftig gewehrt, erinnert sich Mike Rattledge. Was in der Rückschau erstaunlich klingen mag, sagt er, denn Robert war ein ausgesprochener Jazzfan, ist es immer noch. Aber er hatte feste Vorstellungen davon, worin sich Jazz und Pop unterscheiden. Beide blieben verschieden für ihn. Für einen anderen Organisten aus Canterbury, David Sinclair, war es eine Frage von alles oder nichts. Entweder er trennte sich von der Band Caravan oder es würde ewig so weitergehen. Greatest Hits. David hatte das Gefühl, langsam verrückt zu werden bei dieser Chose, wenn er dieses Problem nicht für sich löste. Also stieg er aus, als es nach dem zweiten Caravan-Album für die Gruppe zu laufen begann. Für ihn kam Steve Miller in die Band, der Bruder des Matching Mole-Gitarristen Phil Miller. Hier sind Caravan aus ihrem Album Waterloo Lily. Bye. Caravan mit Nothing at All aus ihrem Album Waterloo Lily mit einem wunderbar federnden Fender Jazz Bass von Richard Sinclair und Lol Coxhill als Gast, eine Größe der Londoner Jazzszene am Sopransaxophon. Soft Machine haben jetzt einen neuen Schlagzeuger, den jungen australischen Musiker Phil Howard, einen brillanten Künstler, der nach der Zeit mit Soft Machine in London auf Nimmerwiedersehen verschwand. Niemand scheint zu wissen, wo dieser geniale Schlagzeuger sich heute befindet. Jedes neue Arrangement der Band hat nur eine kurze Lebensdauer gehabt und man sei sofort zu etwas Neuem übergegangen, erinnert sich der Keyboarder Rattledge. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma sei gewesen, eine flexible Art von Musik zu machen, die man nicht schnell leid werde. Für Steve Lake, der die Band mit Phil Howard live erleben konnte, stand die Gruppe im Zenit ihrer Kunst. Der Enthusiasmus von Mike Rattledge sei total nachvollziehbar gewesen. Sie wurden zu den großen Festivals nach Berlin und Donaueschingen eingeladen. Musikalisch und konzeptionell funktionierte diese Band großartig, schreibt Steve Lake. Sie wären heute noch ihrer Zeit voraus. Doch die Rolle des Bassisten Hugh Hopper wurde sehr kompliziert, weil Phil Howards Schlagzeugstil in alle Richtungen auseinandersprengte. Thank you. Thank you.